Dazu eine kleine Geschichte. Sie haben einen neuen Nachbarn. Bei seinem Einzug begrüßt er Sie freundlich und macht einen guten Eindruck. Sie erfahren allerdings aus sicherer Quelle, dass er ein vorbestrafter Kaufhausdieb ist. Jetzt zum Vergleich ein zweites Szenario. Wieder zieht ein netter neuer Nachbar ein. Doch diesmal erfahren Sie, dass er schon einmal Sex mit Tieren hatte. Wenn Sie die Wahl hätten, neben wem wollen Sie lieber wohnen? Nimmt man sich bei der Antwort das deutsche Strafrecht zum Vorbild, müsste die Abneigung gegen den Ladendieb stärker ausfallen. Ladendiebstahl ist eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe bewertet sein kann. Wer Tiere schändet, begeht hingegen eine Ordnungswidrigkeit, die lediglich eine Geldstrafe nach sich zieht. Die meisten Personen antworten aber anders. Sie wollen jemanden mit einer kranken Sexualität nicht in ihrer Nähe haben. Ekel lässt einige Menschen harsche Urteile über andere fällen, die in ihren Augen die falschen Ideen, Symbole oder Lebensweisen haben, selbst wenn von diesen gar keine Gefahr ausgeht. Das zeigt sich zum Beispiel am Hass im Netz. Die Online-Ausgaben vieler Zeitungen müssen inzwischen die Kommentarfunktion bei bestimmten Themen ausschalten, weil sie sich sonst vor Hasskommentaren nicht mehr retten können. Betroffen sind Autoren und besonders Autorinnen, die für Sterbehilfe oder Abtreibung, für den Feminismus, für die Rechte von Homosexuellen oder gegen den Einfluss von Religionen argumentieren. Für die Traditionalisten unter den Lesern, oft Männer und oft jenseits der 50, geht es dabei um heilige Werte, das Leben, die Religion, die heterosexuelle Ehe und das Patriarchat. Wer heilige Werte verletzt, verursacht Abscheu, also moralischen Ekel. Und Ekel ist ein starker Antrieb. Wie man an diesen Beispielen allerdings auch sieht, ist die Ausprägung der Ekelneigung eine Typfrage. Um das zu verstehen, muss man noch einmal zu den Anfängen der Menschheit zurückkehren.